بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen mit dem Namen Allahs des Gnadenvollen des Gnädigen, Allahs Segen und Heil Barmherzigkeit, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, sodass wir aus ihrer Vorgehen mit gestärktem Iman, vergebenen Sünden und mit vermehrtem nützlichen Wissen. Allahumma amin. Möge Allah azza wa jall unsere Geduld stärken, uns mehr Geduld schenken, denn wie wir eingangs schon gesagt haben, bevor wir über Fiqh al-Mu'amalat überhaupt gesprochen haben, ist das ein großer Sprung zwischen den Ibadat zu den Mu'amalat. Und bei den Ibadat, sie zeichnen sich dadurch aus, dass wir sehr viele Textbeweise haben, sehr viele Hadithe, viele Ayat haben zu den verschiedenen Themen. Beim Mu'amalat-Teil ist es dann ein bisschen weniger und deswegen ist dort natürlich mehr logisches Denken gefragt. Und deswegen verlieren viele Leute bei diesen Themen die Geduld und bleiben im Bereich der Ibadat stecken, was schade ist. Warum? Weil gerade der Bereich der Mu'amalat, das heißt der zwischenmenschlichen Handlungen, wirklich darlegt, dass unsere Religion alle Aspekte unseres Lebens umfasst. Und dass es keine Handlung gibt im Leben eines Muslims, bezüglich der er seinen Herrn nicht fragen kann, wie Allah subhanahu wa ta'ala es denn gerne am liebsten hätte und was er davon mag und was er davon nicht mag. Insofern, das weist auf die Vollkommenheit der göttlichen Gesetzgebung hin. Und selbst wenn man diese Themen nicht im Detail sich merkt oder vorhat zu merken, so genügt es schon dem Muslim, wenn er weiß, dass es solche Themen gibt, sodass er, wenn er etwas machen möchte in seinem Leben, sei es einen Kaufvertrag einzugehen, ein Geschäft aufzumachen, eine Gesellschaft zu gründen, sogenannte Sharika, damit er eben weiß, ich muss erst einmal fragen, was ich davon darf und was ich davon nicht darf. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleihen, dass wir inshallah zu denjenigen gehören, die nicht nur diesen Aspekt abdecken, sondern auch das Lernen und es umsetzen und auch inshallah weitergeben und sogar, möge Allah uns den Erfolg geben, dass wir diese Themen weiterentwickeln, gerade für unsere Lage, in der wir uns hier gerade befinden. Und dafür gibt es viel zu tun, aber bevor wir den Muslimen in jeweiligen Ländern nützlich sein können, müssen wir erstmal die klassischen Themen gelernt und geschluckt haben und damit auch wirklich jonglieren können, um nachher auch Urteile zu finden, mit denen wir den Muslimen im jeweiligen Land auch gerecht werden. Ja. Deswegen habt inshallah Geduld und seid standhaft im Erlernen der Themen. Es ist normal, dass man beim ersten Durchgang solcher Themen nicht alles versteht und dass man bei häufigem Wiederholen dass einem immer leichter fällt und man immer mehr den Durchblick gewinnt. Und deswegen ist das beim ersten Durchgang, kann man ruhig auch manchmal Sachen mal nicht verstehen. Das ist auch nicht so, eigentlich ist kein Beinbruch. Wir haben uns beim letzten Mal unterhalten über die Qard-Verträge, über die Darlehensverträge und sind damit fertig geworden. Und heute möchten wir uns über die Rahn-Verträge unterhalten. Rahn-Verträge sind Pfandverträge. Und warum werden Pfandverträge an dieser Stelle erwähnt? Weil zuletzt wurden die Qard-Verträge erwähnt und häufig werden Pfandverträge zusammen mit Qard-Verträgen geschlossen. Warum? Weil Pfandverträge sind Verträge von Art Istithaq. Istithaq, haben wir gesagt, bedeutet ein Vertrag, eine Vertragsart, durch die das Vertrauen einer anderen Person gewonnen werden soll. Okay? Und eine davon, eine Vertragsart, ist eben Zerahn Vertrag. Eine andere Pfandvertrag gleich sehen würden. Jeder von uns, der schon weiß, was Pfände sind, ist ja dann für ihn einleuchtend, warum man dadurch das Vertrauen einer anderen Person gewinnt. Auch eine andere Art von Verträgen sind Bürgschaften. Daman auf Arabisch, ja, sind auch eine Art Verträge, wodurch man das Vertrauen einer Person gewinnen kann. Ja. Auch wieder eine Art Istithaq-Vertrag. Und deswegen ist es angebracht, das an dieser Stelle zu erwähnen. Ja, klassisches Beispiel, ein Reicher ist bereit, Geld zu verleihen, aber er will eine Sicherheit haben. Und deswegen will er einen Pfandvertrag eingehen, um sicher zu gehen, dass er auch irgendwann mal sein Recht wiederbekommt, dass die Schulden auch bei ihm wieder beglichen werden. Okay? Per Definition verstehen wir, und ab jetzt benutzen wir immer den Begriff Rahn, auf Arabisch Rahn, das ist der Pfand. Ja. Per Definition verstehen wir unter einem Rahn-Vertrag, oder ein Rahn, und erstmal ein Rahn, was ist ein Rahn? Was ist ein Pfand? Ja? Ein Pfand ist erstmal eine bestimmte oder eine konkrete Wertsache. Könnt ihr euch noch erinnern, als wir geredet haben über konkret und unkonkret, ja, haben wir gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich möchte dieses Exemplar von Sahih al-Bukhari kaufen oder ob du sagst, ich möchte ein Exemplar von Sahih al-Bukhari kaufen. Das erste war konkret, das zweite nicht. Okay? Aber Pfände sind konkrete Wertsachen. Das heißt, wir haben eine konkrete Wertsache, durch die man sich Schulden begleichen kann, wenn ein Schuldner seine Schulden nicht begleichen will oder kann. Man könnte auch sagen, durch ein Pfand ist eine konkrete Wertsache, durch die man die Schulden eines Schuldners zum Teil begleichen kann. Weil wenn man sagt zum Teil, dann ist es auch vollkommen, dann ist das Vollkommen auch darin beinhaltet. Ja? Weil wenn ich sage, ich kann es zum Teil begleichen, dann ich kann es auch zu welchem Teil? Einen ganzen Teil oder einen Anteil? Ja? Da könnte ich auch das beides unter diesen einen Satz packen, weil nicht immer ist es so, dass ein Pfand so viel wert ist wie die Schulden an sich. Kann ein bisschen weniger sein, kann auch genauso viel sein, kann aber auch ein bisschen mehr sein. Beispiel dafür in der Realität wäre, dass ein Schuldner sagt, wenn ich mein Qard nicht bis Ende des Jahres zurückgezahlt habe, dann darfst du mein Haus verkaufen und dir dein Geld davon nehmen. Er hat also sein Haus verpfändet. Also noch einmal, gemäß der Definition sind Rahenverträge, beziehen sich Rahenverträge auf konkrete Wertsachen und nicht auf das Gegenteil davon, nämlich die Zahlungsverpflichtungen. Das heißt im Arabischen als Zimma. Ja? Ich kann einen Kaufvertrag per Zimma eingehen, indem ich dir sage, ich kaufe dieses Exemplar von Sunan Abi Dawud, Band 1, und gebe dir dafür, ich verpflichte mich dazu, dir 10 Euro zu bezahlen. Und du sagst einverstanden, dann gilt der Vertrag. Dann gilt der Vertrag, ist abgemacht, Ijab und Qabul hat stattgefunden und die Sira war der Satz, den ich gesprochen habe. Und ich bekomme das Buch, aber du bekommst dein Geld noch nicht. Das sind jetzt Schulden, die ich aufgründig genommen habe. Das sind meine Zahlungsverpflichtungen, die ich eingegangen bin. Okay? Zimmanwesen. Das gibt es bei Rahen nicht. Beispiel dafür wäre, also ein falsches Beispiel, ja. Ich garantiere dir, dass ich dir einen Ersatz leiste, falls ich das Qard nicht zurückbezahlen kann. Das natürlich versteht sich von selbst, dass es keinen Sinn macht, weil das muss er sowieso machen. Auch wenn er das nicht ausspricht, er muss sowieso seine Schulden begleichen. Das ist sowieso seine Aufgabe. Warum geht das auch deswegen nicht? Weil Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Baqarah, in diesem längsten Koranvers, über die Schulden im darauf folgenden Vers, nicht den längsten, den darauf folgenden 283. Vers, sagt Farihanum Maqbuda. Das heißt wortwörtlich, dann eben ein Pfand, das in Empfang genommen worden ist. Und du kannst nur etwas Konkretes in Empfang nehmen. Du kannst nicht etwas Inkonkretes in Empfang nehmen. Also es muss Qabd stattgefunden haben. Und Qabd kann nur passieren, wenn wir einen konkreten Wertgegenstand haben. Zum weiteren Verlauf, wir nennen ab jetzt den Pfand im islamischen Sinne Rahn. Okay. Es ist auch wichtig, dass wir den Begriff uns auch so merken. Man könnte sagen, es ist das gleiche wie Pfand. Moment, wir haben ihn uns aber definiert. Es kann sein, dass in anderen Gesetzgebungen der Begriff Pfand anders definiert wird. Okay. Damit wir diese Sache aus dem Weg gehen, wir benutzen den definierten Begriff für Rahn. Und das meinen wir jetzt, wenn wir ab jetzt diesen Begriff verwenden. Derjenige, der den Pfand aushändigt, der den Pfand hergibt, dem das eigentlich gehört, nennen wir den Rahin. Okay. Und dann haben wir denjenigen, der den Pfand aufbewahrt. Okay. Das nennen wir den Murtahin. Den Murtahin. Also wir haben Rahin, der gibt einen Rahn an den Murtahin. Das sind die drei neuen Begriffe, beziehungsweise zwei Personen. Rahin und Murtahin ist der, der es aufbewahrt. Das muss ja nicht, das muss nicht der andere Vertragspartner sein, kann jemand anders sein. Richtig? Kann sein, ich gehe mit dir einen Kaufvertrag ein, aber den Pfandvertrag, den ich mit dir eingehe, der Pfand wird aber nicht bewahrt bei dem anderen Kaufpartner, bei dem anderen Bärpartner, sondern bei einer bei einem Treuhänder, also in irgendeiner Vertrauensperson, einem Amin, der mit dem Vertrag direkt nichts eigentlich zu tun hat. Wir müssen erst einmal die Gesetzlichkeit des Rahn beweisen. Warum? Weil beim Rahn geht es um Wertsachen. Und Wertsachen sind Mal. Und der Prophet a.s. sagt, er sagte am Tag der großen Pilgerfahrt, sagte, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram. Das heißt, wortwörtlich, sowohl eure Seelen, wortwörtlich gesagt euer Blut, ja, eure Seelen, eure Würde und euer Vermögen ist euch gegenseitig gegenüber absolut verboten. Haram. Und das bedeutet für uns als Fuqaha grundsätzlich, ich darf nichts machen mit dem Vermögen eines anderen. Ich darf nicht die Würde eines anderen verletzen und ich darf niemanden töten. Das ist die Ausgangslage für alle. Und wenn es Ausnahmen geben sollte, müssen sie erst bewiesen werden. Okay? Deswegen die Ausgangslage ist, du kannst ja nicht einfach sagen, dein Rahn, den du mir gibst, der ist jetzt, ich bewahre ihn bei mir auf oder bei einer dritten Person auf. Und jetzt im Falle eines Falles, was mache ich? Dieser Rahn wird verkauft und ich nehme das Geld, was eigentlich dir gehört. Richtig? Das heißt, ich erlaube mir Istihlal. Ich erlaube mir, das Geld, was eigentlich haram ist, zu mir zu nehmen. Und das ist eine Ausnahme. Das ist nicht die Regel. Und wenn wir eine Ausnahme haben, dann dürfen wir auch diese Ausnahme nur so behandeln, wie sie uns überliefert worden ist. Weil alles, was darüber hinausgeht, würde bedeuten, grundsätzlich ist absolut verboten, etwas mit diesen Rahn zu tun und anzustellen. Deswegen brauchen wir einen Beweis für die Gesetzlichkeit. Und die Gesetzlichkeit haben wir im Koran, in der Sunna, aber auch im Ijma'. Okay? Im Koran Karim habe ich schon bereits darauf hingewiesen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا. Und wenn ihr auf einer Reise seid und keinen Schreiber findet, dann soll wortwörtlich ein Pfand in Empfang genommen werden. In einer anderen Lesart heißt es فَرُهُنُمْ مَقْبُوضَ. Das heißt, dann sollen Pfänder in Empfang genommen werden. Insofern ist das hier die Grundlage für diese Angelegenheit. Und daraus lernen wir auch, ob das jetzt ein Pfand ist oder mehrere, spielt keine Rolle bei einem Pfandvertrag. Das ist eine Ayah aus dem Koran. Dann haben wir auch die Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist eine besondere Sunna, denn wie wir gleich erfahren werden, ist sie hundertprozentig nicht abrogiert worden. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, Tuwuffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda Yahudi bi 30 sa'an min sha'ir. Aisha radiallahu anha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam starb, während sein Panzerhemd bei einem Juden als Rahn für 30 Sa' Gerste hinterlegt war. Und das ist einer der Hadithe, die also gegen Ende bzw. bis zum letzten Atemzug von ihm sallallahu alaihi wasallam praktisch Gültigkeit besaß. Also kann er auch nicht abrogiert worden sein. Und deswegen gilt dieses Sunna bis zum Tag der Auferstehung. Insofern, unser Prophet alaihi salatu wasalam hat selbst diese Sache praktiziert und aufgrund der deutlichen Beweislage sind die Gelehrten, weil wenn etwas im Koran Karim deutlich steht und ein Hadith, wie der hier in Sahih Bukhari deutlich geschrieben steht und auch noch bis zum Lebensende der Fall war, dann gibt es eigentlich, das ist die ideale Grundlage dafür, dass alle sich auch darüber einig sind. Das heißt, wir sagen, die Gelehrten sind sich über den Rahn einig, aber natürlich die Einigkeit gilt für die grundsätzliche Gesetzlichkeit. Ansonsten in Detailfragen kann es natürlich sein, dass es eine Meinungsverschiedenheiten darüber gibt. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Die Meinungsverschiedenheit, die erste, die sich ergibt, ist in Bezug auf die Frage, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte diese Angelegenheit, dass man Pfänder in Empfang nimmt, in Bezug auf Leute, die auf der Reise sind. Okay? Die ganze, der ganze Zusammenhang der Ayah geht um die Situation, dass Menschen auf der Reise sind. Okay? Und die Frage ist jetzt in diesem Zusammenhang, gilt es dann auch nur für Leute, die auf der Reise sind, oder gilt es auch für Leute, die Muqim bzw. Mustautan sind, das heißt Leute, die nicht auf der Reise sind? Und manche Gelehrte haben das zwar gesagt, aber diese Argumentation ist in zweifacher Hinsicht schwach. Warum? Natürlich, ihr Argument ist die Ayah. Ihr Argument ist die Ayah des Koran Karim. Aber was haben wir für Gegenargumente? Erstens einmal haben wir hier den Hadith von Aisha radiallahu anha. Und der Hadith von Aisha in Sahih Bukhari bezieht sich auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam in Medina. Und der Prophet sallallahu alaihi in Medina war sicherlich nicht auf Reise und er war Mustautin. Okay? Und insofern, haben wir eine Ayah, die den Fall der Reise erwähnt, aber vorsichtig, er sagt nicht, die Ayah sagt nicht, dass es nur im Fall der Reise gilt. Sondern die Ayah hat den Fall der Reise erwähnt. Hat aber kein Wort darüber verloren, über Leute, die nicht auf der Reise sind. Und der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam bezog sich eindeutig auf den Fall, dass man nicht auf der Reise ist. Insofern wissen wir, dass die Ayah sich nicht nur auf den Fall der Reise bezieht, sondern auch auf den Fall, dass man sich nicht auf der Reise befindet. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, warum wurde dann die Ayah überhaupt im Zusammenhang mit der Reise erwähnt? Die Antwort lautet, es gibt eine Regel, die auch hier wieder Anwendung findet. Sie lautet, An-Nassu idha kharaja makhraja al-ghalib lam yu'tabar mafhumuh. Das bedeutet auf Deutsch sinngemäß übersetzt, wenn eine einschränkende Aussage gemacht wird, weil sie meistens der Fall ist, dann hat sie keine Bedeutung. Wenn eine einschränkende Aussage gemacht wird, die einschränkende Aussage ist was? Dass man Pfänder auf der Reise entgegennimmt. Die Einschränkung ist die Reise. Wenn sie aber deswegen gemacht wird, weil das meistens der Fall ist. Meistens ist es deswegen der Fall, weil auf Reisen, also jetzt gerade auf die Situation, die man sich damals befand, wie willst du denn sonst deine Sicherheit gewähren? Du hast keine Stadtverwaltung, wo du das eintragen kannst. Du hast kein Gericht, zu dem du gehen kannst. Du hast keinen Notar, bei dem du das bezeugen kannst. Du hast keine Leute, die du zu Zeugen nehmen kannst. In der Regel, wenn du verreist, reist du nicht mit 100 Leuten, sondern du reist in kleinen Gruppen oder in wenig, oder vielleicht sogar alleine im schlimmsten Fall. Und jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf einer Reise ein Pfand haben möchtest, um sicherzugehen, dass dieser Reisende, der vielleicht nicht mal auf das gleiche Reiseziel hat wie du, zu sicherzugehen, dass er dir dein Geld auch wieder zurückgibt, brauchst du einen Pfand. Wenn jetzt diese Geschichte, oder wenn diese Ayah, Entschuldigung, in Bezug auf Reisende erwähnt wird, dann nur deshalb, weil es auf Reisen interessanter ist und wichtiger ist, Pfände entgegenzunehmen. Und die Regel lautet, wenn diese einschränkende Aussage, nämlich die Reise, gemacht wird, weil das in Reisen am meisten interessant ist oder am ehesten der Fall ist, dann hat diese Einschränkung keine Bedeutung. Ja? Das heißt also, es ändert nichts an der Gesetzgebung, ob es auf der Reise war oder ob es nicht auf der Reise gewesen ist. Und diejenigen von euch, die Fiqh-Unterrichte schon länger befolgen, vielleicht ist euch aufgefallen, dass diese Regel nach und nach sich durch die verschiedenen Themen im Fiqh immer wieder durchzieht. Okay? Und dies eine sehr wichtige Regel, durch die wir viele Dinge schon geklärt haben, okay, die viele Probleme, sozusagen scheinbare Widersprüche, beseitigt haben. Denn der scheinbare Widerspruch ist hier, dass die Ayah sich auf die Reise bezieht und der Hadith von Aisha sich auf den Fall bezieht, dass man nicht auf der Reise ist. Weisheiten hinter dieser Gesetzgebung sind sicherlich zum Teil offensichtlich, wie zum Beispiel, dass der Reiche eher dazu bereit ist, ein Qard zu geben, weil dadurch seine Rechte eben gesichert werden. Ebenfalls zu den Weisheiten gehört, dass der Bedürftige sein Gesicht nicht verliert, denn er sichert dem Gläubiger sein Recht. Er hat etwas, aber von dem kann er nicht profitieren, von diesem Wertgegenstand. Der ist ihm aber lieb und deswegen gibt er ihn her. Befreit sich vom Vorwurf des Bettlers. Denn der Bettler hat sicherlich keinen hohen Stand in der Gesellschaft und er möchte das vermeiden. Deswegen gibt er eben einen Wertgegenstand her. Ebenfalls gehört zu den Weisheiten dieses Gesetzes, dass Unrecht vermieden wird, da der Gläubiger im Falle eines Falles die Möglichkeit hat, sein Geld zurückzubekommen. Die Frage, soll man überhaupt einen Rachen verlangen, wenn man selbst ein Darlehen hergibt, das hängt letztendlich davon ab, wie sehr man dem Schuldner vertraut und wie sehr man davon überzeugt ist, dass er auch seine Schulden wieder begleichen kann. Wenn man weiß natürlich, dass jemand dringend Geld braucht, mit dringend meinen wir, weil davon seine Nahrung abhängt, weil davon seine Gesundheit abhängt, weil davon vielleicht sein Leben abhängt, weil davon seine Würde abhängt, ja, bei solchen oder vielleicht sogar manche seiner Kinder leiden würden, wenn er kein Geld leiht. In solchen Fällen ist es ja eine gute Tat und dann ist es wünschenswert, dass man es dem anderen nicht schwer macht, sondern dass man es ihm leicht macht. Hat man hingegen die Befürchtung, dass jemand die Rückzahlung unbegründet oder unnötigerweise verweigert oder hinauszögert und es auch kein Darlehen ist, das notwendig ist, wie zum Beispiel jemand, der sich etwas leiht, nicht um seine Bedürfnisse zu stillen, sondern um etwas zu kaufen, was über seine Bedürfnisse hinausgeht, ja, dann ist es sicherlich besser oder empfehlenswert, dass man hier ein Pfand verlangt, damit es eben im Nachhinein nicht zu Konflikten und zu Streiten kommt, denn die islamische Gesetzgebung, hier ist es auch sehr wichtig, dass die Brüderlichkeit bewahrt wird und nicht zerstört wird aufgrund irgendwelcher Geldangelegenheiten. Die Rachenverträge bestehen aus vier verschiedenen Säulen. Und die Säulen, denkt immer dran, sind diejenigen Teile des Vertrages oder ja, die ohne die der Vertrag unvorstellbar wäre. Ja. Und dazu gehören einmal der Pfandgeber, den haben wir als Rahin bezeichnet, richtig? Und dann haben wir auch denjenigen, bei dem der Pfand aufbewahrt wird, richtig, der Murtahin. Dann haben wir die Sira, die Sira, das ist die Formulierung. Ich zum Beispiel, ich gebe dir das als Pfand für das und das. Und der andere sagt, ich bin damit einverstanden. Und als Viertes haben wir den Drachen an sich, den Wertgegenstand an sich. Wenn eines dieser vier Sachen fehlt, kann es niemals zum, zum Pfandvertrag kommen. Ja. Natürlich, was für diese oder für diese Säulen gibt es wiederum Voraussetzungen, Bedingungen, die erfüllt sein müssen, wie zum Beispiel der Pfand der Rahin und der Murtahin oder Murtahan, die müssen natürlich Mukallaf sein, das heißt schuldfähig sein. Mukallaf haben wir gesagt als Baligh und Aqil, das heißt geistig gesund und auch islamisch erwachsen. Das gilt für beide. Dazu gehört natürlich auch, dass der Rahin Eigentümer des Rahin ist. Okay. Also das sind dann einzelne Bedingungen. Und ebenfalls zu den Bedingungen gehört, dass der Rahin von einer Art Wertsache ist, die man auch als hergeben darf. Und dann stellt sich eben die Frage, was darf denn überhaupt alles Rahen sein? Was gilt denn alles als Rahen? Und die Antwort lautet, alles, was man verkaufen darf. Alles, was man verkaufen darf, denn genau darum geht es ja. Es geht ja genau darum, dass der Gläubiger sein Geld wiederhaben möchte, im Falle eines Falles. Und das geht nur, wenn er das, was er hat, auch verkaufen darf. Insofern darf es nicht sein, was Haram ist an sich. Wie zum Beispiel Meitah oder Alkohol oder etwas, was Najis ist allgemein, weil er dadurch sein Recht nicht erhalten würde. Erlaubt wären zum Beispiel Immobilien oder Mobilien, wenn man so schön sagen möchte. Und da spielt es auch keine Rolle, ob diese Sachen gewogen werden oder ob sie per Hohlmaß verkauft werden oder per Stück verkauft werden. Das alles spielt für uns keine Rolle. Vielleicht denkt man an, als wir über das Kapitel Bay' gesprochen haben, haben wir gesagt, dass zu den Voraussetzungen des Mal gehört, dass er auch, dass man darüber verfügt, dass man darüber verfügen kann. Ja? Aber wir haben dann gesagt, das ist das klassische Beispiel, wieder, ich verkaufe dir den Fisch im Meer oder den Vogel im Himmel. Okay? Wir sagen, das geht nicht. Erst muss er gefangen werden, dann kannst du ihn verkaufen. Auch hier beim Rachen. Es darf nicht sein, worüber man nicht verfügt. Genau. Dann ebenfalls, Rahenverträge dürfen nur gemacht werden in Bezug auf feststehende Schulden. Feststehende Schulden. Es gibt nämlich Schulden, die in der Schwebe sind. Und es gibt Schulden, die bereits feststehen. Ja, also stell dir mal vor, jemand verletzt einen anderen Menschen. So, wenn ich jemanden verletzt habe, dann steht mir zum Beispiel Schmerzen, da steht dem anderen Schmerzensgeld zu. Okay, aber die Höhe des Schmerzensgeldes, die steht ja erst fest nach einem richterlichen Beschluss, nach einem Gutachten. Vorher kannst du ja nicht selbst irgendwie ausmachen. Und die Schuld steht zwar fest, aber die Höhe steht noch nicht fest in diesem Fall. Ja? Das heißt, es schwankt noch. Das heißt, in Bezug auf solche Fälle kann man keine Rachenverträge machen. Also Beispiel wäre, jemand verletzt einen anderen Menschen und dadurch verliert der andere zum Beispiel eine Hand, okay, dann würde er, im Islam würde ihm die Hälfte der Dia zustehen, okay, und wenn ihm die Hälfte der Dia zusteht, dann kann er für diese Hälfte der Dia noch keinen Rahen geben. Warum? Weil das erst gerichtlich bestätigt werden muss. Okay, also dass die Tat stattgefunden hat, ist eine Sache. Aber es muss erst bestätigt werden von einem Richter, dass es auch tatsächlich rechtens war. Ja, dass auch tatsächlich dieser, was kann ja, auch aus, es gibt ja andere Gründe, wie jemand verletzt werden kann. Ja? Deswegen muss so etwas im Streitfall erst einmal bestätigt werden. Dann stellt sich die Frage, wie bei allen Verträgen, ob dieser Vertrag lazim ist oder nicht. Lazim bedeutet, er ist verpflichtend einzuhalten oder nicht. Es gibt Verträge, die man einhalten muss, und es gibt Verträge, die man nicht einhalten muss. Und die Verträge, die man einhalten muss, dann stellt sich dann die Frage, müssen beide Partner den Vertrag einhalten oder reicht es, wenn einer von beiden den Vertrag einhält? Okay? Müssen beide den Vertrag einhalten oder ist nur einer von beiden verpflichtet dazu, den Vertrag einzuhalten? Und bei Rahenverträgen ist es so, wir haben ja den Rahen und den Murtahin, richtig? So, der Rahen, er ist verpflichtet, den Vertrag einzuhalten. Okay? Aber der andere Vertragspartner, derjenige, der dir das Geld geliehen hat, der Gläubige, der dir das Geld geliehen hat, wenn du bei ihm jetzt den Pfand aufbewahrst, wenn er dein Murtahin ist, dann muss er diesen Vertrag nicht einhalten. Er kann jederzeit sagen, ich möchte den Pfand nicht mehr haben, das Pfand nicht mehr haben, nimm es wieder zurück. Okay? Er ist nicht, der andere darf nicht sagen, doch, du musst dich an den Vertrag halten. Macht keinen Sinn. Okay? Insofern gibt es also Verträge, die beidseitig einzuhalten sind, und es gibt Verträge, die nur einseitig einzuhalten. Die Verträge, die beidseitig unverbindlich sind. Da? Und hier, wie gesagt, hier ist der Pfandgeber, ist verpflichtet. Er kann nicht sagen, ich möchte einfach mein Pfand wieder zurückhaben. Das geht nicht. Aber der andere kann sagen. Der andere kann sagen, ich möchte den Pfand nicht mehr bei mir haben. Nehme ihn wieder zurück. Ich verzichte auf diese Sicherheit, die du mir gegeben hast. Wie ist es, wenn jemand einen Wertgegenstand hat, aber dieser gehört ihm nur anteilmäßig, ist auch kein Problem. Das heißt, wenn jemand ein Grundstück hat, das ihm nur zur Hälfte gehört oder zu einem Drittel gehört, dann gibt er eben nur diese Hälfte, nur dieses Drittel als Pfand. Ja? Hat keinen Einfluss auf die Anteile des anderen. Hat er keinen Einfluss auf die Anteile der anderen Miteigentümer. Wenn wir den Vertrag, den Rahenvertrag abschließen, wann ist er lazim? Das ist jetzt die Frage. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, die Ayah, die wir vorhin gesehen haben, وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ, das heißt, wenn ihr auf einer Reise seid und keinen Schreiber findet, dann sollen Pfänder in Empfang genommen werden. Pfänder werden in Empfang genommen. Wann werden die Pfänder in Empfang genommen? Erst nachdem die Sira stattgefunden hat. Erst nachdem ich sage, ich gebe dir mein Auto als Pfand. Und der andere sagt, ich bin damit einverstanden. Jetzt hat die Sira stattgefunden zwischen den beiden Vertragspartnern. Aber das Pfand wurde noch nicht in Empfang genommen. Richtig? Und deswegen ist die Frage, ab wann ist dieser Vertrag verbindlich. Die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sind diesbezüglich unterschiedlicher Ansicht. Sahih ist der Vertrag, sobald man diese Sira ausgesprochen hat. Dann ist der Vertrag gültig. Aber verpflichtend ist er nach manchen Gelehrten erst, wenn er in Empfang genommen worden ist. Das bedeutet, bis dorthin hat immer noch jeder von beiden, der eine sowieso, der nicht verpflichtet ist, und der andere, der dazu verpflichtet wird, noch das Recht vom Vertrag zurückzutreten. Okay? Und das ist auch die richtigere Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat den Empfang erwähnt. Und dieser findet erst hinterher statt und vorher nicht. Zweitens, berufen sich die Gelehrten, die sagen, dass der Qabd Voraussetzung ist dafür, dass der Vertrag verpflichtend wird, auf die Schenkungen. Schenkungen auf Arabisch, Hibba-Verträge, über die wir uns auch noch inshallah ta'ala unterhalten werden. Sie sagen, bei Hibba-Verträgen ist es doch genauso, bei Schenkungen. Wenn ich jemandem sage, ich schenke dir mein Haus, ich schenke dir meinen Garten, ich schenke dir mein Grundstück, ich schenke dir 100 Euro, dann ist das wie eine Art unverbindliches Versprechen. Verpflichtend ist dieses Geschenk erst, wenn es ausgehändigt worden ist. Vorher kannst du deine Meinung ändern. Okay? Wenn das, sie sagen, wenn das für Schenkungen gilt, dann gilt das auch für Rachenverträge, weil beides sind eine Art Verträge, um es anderen Menschen leicht zu machen, um ihnen einen Gefallen zu tun. Da hat man Irfaq-Verträge. Über die haben wir, den Begriff hatten wir schon einmal erwähnt. Andere Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, sagen, wir müssen oder wir sind verpflichtet, sobald wir den Vertrag eingegangen sind. Warum? Weil Allah azza wa jalla sagte, Ya ayyuhal ladhina amanu, awfu bil'uqud. O die ihr glaubt, haltet die Abmachungen. Sie sagen, sobald man eine Abmachung gemacht hat, muss man sich daran halten, und das ist ja bei Bay'-Verträgen der Fall. Dann sagen wir als Antwort darauf, diese Aya ist Aam, und die Aya über, das heißt Aam in Bezug auf was? Aam in Bezug auf Verträge. Aufu bil Uqud. Haltet euch an die Verträge. Aber die Frage ist jetzt, gilt das für alle Verträge? Haben sie gesagt, nein. Warum? Weil es gibt Verträge, die unverbindlich sind. غير لازم من الطرفين. Richtig? Insofern ist die Aya عام. Konkret geht es uns jetzt aber über Rahenverträge. Und bei Rahenverträgen hat Allah subhanahu wa ta'ala den Qabd erwähnt. Insofern ist das ein Spezialfall, ein Khas-Fall von allgemeinen Verträgen. Okay? Und es gibt eine Regel, die lautet, لا تعارض بين عام وخاص. Das heißt, wenn ich eine allgemeine Aya habe, haltet euch an die Abmachung. Und ich habe jetzt eine bestimmte Aya, die mir sagt, bei dieser Art Abmachung darfst du wieder den Vertrag auflösen, das ist unverbindlich, dann ist das kein Widerspruch zu der allgemeinen Aya. Tamam? Das ist eine wichtige Regel aus Usul. Dadurch kommen wir zu keinen Konflikten. Dann kommt noch dazu, die Frage ist, wir haben ja Bay'-Verträge und die sind verpflichtend für beide. Also wir haben allgemeine Verträge, da haben wir jetzt darunter zwei Arten von Verträgen. Und das nennt man Shabah-Qiyas. Shabah-Qiyas, was wir jetzt andeuten. Wir haben Verträge, Uqud. Wir wissen, manche sind verbindlich, manche nicht. Und die Frage ist jetzt, in welche Kategorien packen wir die Rahenverträge. Wir haben einmal Bay'-Verträge, die verpflichtend sind für beide. Dann haben wir Hibba-Verträge, also Schenkungen, die verpflichtend sind, sobald man sie in Empfang genommen hat, sobald der Qabd stattgefunden hat. Tamam? Und die Frage ist jetzt, meine Rahenverträge, passen sie eher zu Bay'-Verträgen? Oder passen sie eher zu Hibba-Verträgen? Und die Antwort lautet, und das ist mein Shabah-Qiyas, das heißt, ich weiß nicht, auf welche Sache ich mich jetzt berufen soll eher. Packe ich in die eine Kategorie oder die andere? Was macht man? Man schaut, wo die Ähnlichkeit größer ist. Und da natürlich beides hier Erleichterungsverträge sind, wie man auf Arabisch sagt, Uqud Irfaq, passt es eher in die Gruppe der Schenkungen, Hibba-Verträge, als in die Gruppe der Bay'-Verträge. Okay? Weil bei Bay'-Verträgen werden zwei Sachen ausgetauscht. Mubadalatu malin bimal, Austausch von Mal, richtig? Gegenseitiger Austausch von Mal. Aber bei Pfänden ist das nicht unbedingt der Fall, sondern ich gebe ja einen Pfand mit der Absicht, den Pfand auch wieder zurückzubekommen, wenn ich meine Schulden beglichen habe. Ja? Das heißt, das passt eher zu Schenkungen, weil ich hier jemandem das Leben leichter mache und ihm einen Gefallen tue. Wir haben gesagt, dass es erst nach dem Qabd verbindlich ist. Jetzt gibt es aber bestimmte Arten von Rachen, die man nicht in Empfang nehmen kann oder braucht. Dann entfällt auch der Rachen. Beispiel dafür ist, jemand leiht sich 500.000 Euro und kauft davon ein Haus. Als Rachen gibt er den Wert des gekauften Hauses. Okay. Und das heißt, ihm gehört ja das Haus. Okay. Aber er verpflichtet sich, sollte er die Schulden nicht bezahlen können, dann wird das Haus verkauft und der Gläubiger erhält sein Geld zurück. Wenn was übrig bleibt, kriegt eben der Eigentümer dieses Geld. Und das ist auch in Ordnung, Alhamdulillah. Na. Was ist der Status der Person, die den Rachen entgegennimmt? Sie ist ein Amin. Auf Deutsch eine Vertrauensperson. Und denkt daran, immer wenn wir sagen, sie ist ein Amin, das bedeutet, sie haftet nur bei fahrlässiger Handlung. Sie haftet nur, bürgt nur, wenn sie fahrlässig mit dem Rachen umgegangen ist. Ansonsten ist sie dafür nicht verantwortlich. Wodurch wird der Rachenvertrag aufgelöst? Er wird dadurch aufgelöst, dass derjenige, mit dem du den Vertrag eingegangen bist und diesen Rachen als Sicherheit haben möchte, indem er dir diesen Rachen wieder freiwillig zurückgibt. Sollte sollte jemand seinen Rachen zurücknehmen gegen Willen des Gläubigers, gegen den Willen des Gläubigers, wird dadurch der Vertrag nicht aufgelöst. Und wie zum Beispiel, wenn man jemanden bedroht hat und der deswegen wegen der Drohung den Rachen zurückgegeben hat. Der Rachen ist ja ein Wertgegenstand. Und deswegen stellt sich die Frage, wenn ich jemandem mein Auto zum Beispiel als Rachen gebe, ein Auto kann gefahren werden. Ein Auto kann zum Transportieren benutzt werden. Und hat bestimmte Funktionen. Und die Frage ist, darf man von diesen Funktionen profitieren? Und die Antwort lautet, ohne Einverständnis. Beider, sowohl des Gläubigers als auch des Schuldners, darf ein Rachen weder verkauft, noch verliehen, noch vermietet, noch verschenkt werden. Warum? Weil egal was passiert in diesen vier Fällen, ist der Sinn des Rachen in Gefahr oder verloren. Wenn er verkauft wird, ist er verloren. Wenn er vermietet wird, besteht die Gefahr des Wertverlustes. Ein Auto, das vermietet wird, verliert an Wert. Das heißt, der Gläubiger kann zu Schaden kommen. Deswegen haben wir gesagt, wenn beide einverstanden sind, ist es in Ordnung. Wenn allerdings einer von beiden nicht einverstanden ist und der Schuldner zum Beispiel den Rachen einfach verkauft, okay, und das ist natürlich ein Trick, der verwendet wird. Warum? Weil wenn nämlich der Schuldner merkt, dass er seine Schulden nicht zahlen kann, dann verkauft er schnell seinen eigenen, verkauft den Rachen schnell, das Pfand schnell, und der Käufer weiß ja nichts von dieser Angelegenheit. Er denkt, er ist der Eigentümer des Autos, ich kaufe ihm das Auto und sage es erledigt. Und dadurch sichert er sich sein Geld, das er verloren hätte. Oder noch schlimmer, er macht mit einem Käufer aus, kauf mir das Auto ab, damit der Gläubiger nachher nicht das Auto als Pfand verkauft, um sein Geld zu nehmen. Und nachher gibt es ihn wieder zurück. Okay? Und deswegen sagen die Gelehrten, dass dieser Verkaufvertrag fasid ist, wenn das stattgefunden hat, nachdem dieses Auto zu einem Pfand geworden ist. Sollte jemand das Auto vermieten, sollte jemand das Auto, das Haus vermieten, das als Pfand ist, das Rachen ist, dann wird diese Miete grundsätzlich dem Rachen hinzugefügt. Okay? Kann sein, die beiden sagen sich, wir sind damit, also noch einmal, wenn die Leute sich einig sind, haben wir kein Problem. Okay? Wenn jemand sein Haus als Pfand gibt und der Gläubiger sagt, du kannst es ruhig vermieten und die Einnahmen für dich behalten, das ist kein Problem. Ob er das ob das sinnvoll ist oder nicht, das ist jetzt für uns irrelevant. Aber grundsätzlich gilt, der Rachen und was sich daraus ergibt, aus dem Rachen an Gewinn oder Verlust, packen wir zum Rachen zusammen. Packen wir zum Rachen dazu. Ja? Das heißt also, wir reden jetzt hier vom Zuwachs und Verlust des Rachen. Wenn der Rachen größer wird, wertvoller wird, oder wenn der Rachen kleiner wird, oder sein Wert verringert, also sein Wert verringert wird. Beispiel: Du hast einen Rachen, ein Schaf, eine Schafsmutter. Und während des Rachenvertrages bekommt es ein Kind. Okay? Dann ist das ein Zuwachs, aber er ist ein getrennter Zuwachs, den kann man trennen voneinander, richtig? Zweiter Fall ist, du hast wieder ein Schaf und es war nur 6 Monate alt und am Ende oder nach 6 Monaten ist es 1 Jahr alt und hat natürlich mehr Fleisch und ist wertvoller. Ist auch ein Zuwachs. Aber dieser Zuwachs ist verbunden mit dem ursprünglichen Rachen. Untrennbar. Grundsätzlich gilt, ein Zweig gehört zu seinem Baum. Auf Arabisch sagt man Al-Far'u. Und deswegen sagen wir, der Zuwachs gehört zum Rachen dazu, egal ob er trennbar ist oder untrennbar ist. So lautet die Regel. Und andere Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, argumentieren mit der Logik und haben ein starkes Argument und sagen, nur das Mutterschaf war als Rachen gegeben. Deswegen, wenn daraus ein Kind entsteht oder Milch entsteht oder was auch immer, hat das mit dem ursprünglichen Rachen nichts zu tun und der Pfandgeber, der Rahin, darf diesen Gewinn für sich behalten. Das heißt, manche Gelehrte unterscheiden zwischen dem trennbaren Zuwachs und dem untrennbaren Zuwachs. Und das ist logisch, der Logik näher. Den Regeln des Usul näher ist allerdings, dass man sagt, egal ob es trennbar ist oder nicht trennbar ist, es gehört zu dem eigentlichen, zum ursprünglichen Rachen dazu. طيب. Als letzte Angelegenheit für heute, inshallah ta'ala, sind die Unterhaltungskosten des Rachen. Ihr seht, subhanallah, dass diese islamische Gesetzgebung nichts außen vor gelassen hat. Weil stellt man vor, es gibt Gegenstände, ein Wertgegenstand kann zum Beispiel deine Kuckucksuhr sein, die du von deinem Urgroßvater geerbt hast. Oder ein alter Stuhl oder ein Tisch oder was auch immer. Aber es kann auch etwas sein, was Unterhaltung kostet. Wie zum Beispiel ein Tier. Wenn du eine Kuh als Pfand gibst, diese Kuh muss gepflegt werden. Diese Kuh muss gefüttert werden. Diese Kuh muss, was weiß ich, die hat Unterhaltungskosten. Und diese Unterhaltungskosten, die Frage ist, wer kommt für diese Kosten auf während des Rachenvertrags? Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Vollkommen ist das Wort deines Herrn in Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Insofern wurde nichts vergessen. Wenn wir in den Unterrichten ein Thema auslassen oder nicht erwähnen, aus welchen Gründen auch immer, bedeutet das nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala hashahu diese Sache vergessen hat oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam, sondern die Gelehrten erwähnen mal ein Thema mehr oder mal ein Thema weniger oder ein Thema ausführlicher und einmal weniger ausführlich, aufgrund der Umstände. Der Gläubige, genauso wie der Zuwachs des Rahn dem Eigentümer zusteht, so muss er dementsprechend auch für den Unterhalt des Rahn aufkommen. Ich habe vorhin gesagt, dass der Zuwachs, egal trennbar oder untrennbar, gehört zum Rahn. Richtig? Wenn das Schaf größer und dicker wird, ist es Teil des Rahn. Also, um wem gehört der Rahn? Gehört dem Eigentümer vom Rahn. Okay, ist immer noch Eigentümer davon. Okay, das bedeutet, er würde, wenn der Vertrag beendet wird, bekommt er doch seinen Rahn normalerweise wieder zurück. Also gehört es ihm. Das heißt, er kriegt den Gewinn. Okay, dann muss er aber auch für den Unterhalt aufkommen. Al-Ghurmu bil-Ghurm. Wer den Gewinn haben will, der muss auch den Verlust in Kauf nehmen. Tamam? Und deswegen ist der Rahin dafür verantwortlich, für den Unterhalt des Rahn, falls es Unterhalt bedarf. Es kann ja auch sein, dass es ein Wertgegenstand ist, der aufbewahrt werden muss. Ein wichtiges Dokument, ein Buch, das sehr wertvoll ist, mit der Handschrift von jemandem über 1000 Jahre. Okay? Und kann sein, so etwas muss aufbewahrt werden in einem Safe, in einem Tresor. Das kostet Geld. Wer kommt für diese Sachen alle auf? Der Rahin und nicht der andere, mit dem man den Vertrag eingegangen ist. Wallahu a'lam, machen wir an dieser Stelle Stopp. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.